Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin mit dem Zeilenende und dem Aushilfsjedi. Glück auf! Was haben wir über kulturelle Aneignung gesagt? Was ist denn das für eine kulturelle Aneignung, wenn ich einfach nur in einem komischen Akzent spreche, beziehungsweise noch nicht einmal in einem Akzent, sondern einfach nur in einer sehr komischen Tonlage. Das ist kulturelle Aneignung, was du hier treibst. Du machst dich gerade über Sprachroboter lustig. Die Kultur der Sprachroboter. Ja, kommt halt vom Mars, ne? Also der einzige Planet in unserem Sonnensystem, der von Robotern bewohnt ist, ist ja der Mars. Und jetzt greift uns der Mars an. Mars Attacks, toll. Ja. Weil ich einen Witz gemacht habe, super. Ja, du bist eigentlich der Weltenschuld quasi. Das ist schön. Ja, super. Sehr, sehr schön. Ich sehe schon ChatGPT hier einmarschieren und diesen Podcast anhören und überhaupt. Wahrscheinlich sowieso 95% des Inhalts ja von ChatGPT hier mittlerweile generiert ist und dann werden hier Besitzansprüche erhoben. Ja, aber diese Computerstimme hat durchaus einen praktischen Grund. Ich kann nämlich wunderbar damit vortragen. Nein, Spaß beiseite. Ich hab mir nochmal einen Quiz vorbereitet, bisschen nicht vorbereitet, sondern wir haben eine Liste. Ja. Und ich trage dir einfach nur die Beschreibung vor. Ja. Und du wirst mir verraten, worum es geht. Also wie das Ding heißt, worüber wir sprechen. Ach du Scheiße. Also wir spielen quasi diese Kindermund-Sendung, wo irgendwelche Kinder irgendwelche Erwachsenenbegriffe erklären müssen, nur dass die KI diesmal die Erwachsenenbegriffe erklärt hat. Nein, ich habe mir tatsächlich einfach nur die besten Liste PC-Spiele von einer Webseite geben lassen. Ja. Und das sind jeweils kurze Erklärungen, worum es in diesem Spiel geht. Okay. Und weil es ja um die besten Spiele, es sich um die besten Spiele handelt, musst du die ja eh alle kennen. Ja, wahrscheinlich habe ich diese nicht nur gespielt, sondern sogar erfunden. Ich muss jetzt nur aufpassen, ich überlege gerade, wie wir das machen wollen. Weil, wenn ich dir jetzt vortrage, also ich trage mal Beispiel eins vor. Als illegaler Immigrant Nico landest du in der Großstadt Liberty Island. Dort startest du deine Verbrecherkarriere, indem du Aufträge für Gangster übernimmst. Das führt zu Autojagden, Schießereien und Zoff mit der Polizei. Es ist irgendein GTA-Teil. Weißt du es dann schon? Es ist irgendein GTA-Teil, ne? Hätte dir der Name Nico hilft dir nichts, richtig? Der Name Nico hilft mir nichts. Bei Liberty Island hat irgendwas geklingelt. Ja, aber das meiste war die Beschreibung des Dings. Der Handlung. Okay, es handelt sich tatsächlich um GTA 4. Okay. Und eigentlich heißt es Liberty City, nicht Liberty Island, aber okay. Ja. Gut, dann versuche ich mal, also das war für mich zur Einordnung, weil ich habe halt keine Ahnung, ob du mit den Namen von Figuren dann was anfangen kannst, ob die dir zu viel helfen oder zu wenig helfen, ob es dann... Keine Ahnung von, aber du kannst es ja, also es soll ja unterhaltsam sein, das heißt, ich würde sagen, du ersetzt einfach Namen durch Charaktername. Und Handlungsorte durch Handlungsort erstmal. Und dann kannst du mir Charakternamen und Handlungsorte immer noch als Tipps geben. Okay. Wenn das für dich prozessierbar ist, liebe künstliche Intelligenz. Wie gesagt, es ist keine künstliche Intelligenz, es ist eine plumpe Liste und ich bin ich. So. Die ist bestimmt von einer KI geschrieben worden. Also mal Listicles schreibt doch kein... Also Listicles haben früher Praktikanten geschrieben. Das macht mittlerweile, glaube ich, die KI für den Praktikanten und die Praktikantin. Gut, also das war übrigens das zweitbeste Actionspiel. Das zweitbeste Actionspiel. des Jahres ja. 2000, wann auch immer. Die Liste der besten PC-Spiele geordnet nach ihrer Wertung, also der aller Zeiten scheinbar. Okay. Wobei ich übrigens immer noch dieses, mein Problem, was dieses aller Zeiten angeht, ist ja immer noch, erstens, wie sind die Spiele gealtert? Haben sie eigentlich eine Wertung nach ihrem jetzigen Timing oder eigentlich nach ihrem damaligen Timing? Was ich meine? Ja, wahrscheinlich ist es beides, weil wahrscheinlich bietet diese Plattform immer noch die Möglichkeit, dass die Leute Hanse oder der Patrizia bewerten können und deshalb der Patrizia immer noch 10er-Ratings bekommt. Also die Wertung der 3062 PC-Spiele, so viel sind es in dieser Liste, stammen von deutschen Spielseiten. Aber ich versuche mal nur auf der ersten Seite zu bleiben, also nur in den Top 100. Okay. Ja gut, aber wenn es deutsche Spieleseiten sind, also dann sind das wahrscheinlich keine Community-Wertung, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich ein zeitgeschichtliches Dokument, diese Bewertung jeweils. Okay. Versuchen wir es mal. Also das wäre zum Beispiel eins, das ich nicht kenne. Okay. Das ich selbst nicht gespielt habe. Deswegen, ich trage mal vor. In dem Game spielt man einen menschlichen Packesel, der Transportaufträge erledigt, um eine zerstörbare Zivilisation wieder aufzubauen. Um eine zerstörte Zivilisation wieder aufzubauen. Okay. Also ich trage nochmal vor, in dem Game spielt man einen menschlichen Packesel, der Transportaufträge erledigt, um eine zerstörte Zivilisation wieder aufzubauen. Ich habe keine Ahnung. gespielt. Death Stranding. Okay, kenne ich nicht. Flog, glaube ich, irgendwann mal auf Epic in die Kostenlos-Variante oder gegenüber Amazon Prime Gaming wahrscheinlich kostenlos rum. Müsste ich mal gucken, vielleicht liegt's irgendwo rum. Okay. Dann könnte ich es mal spielen. Aber gespielt habe ich es tatsächlich selber noch nicht. Gut, wie viel wollen wir denn eigentlich machen? So lange, bis ich keine Lust mehr habe. Also eins. Gut, bist die künstliche Intelligenz, die sich das Spiel ausgedacht hat, also musst du auch sagen, wie viele ich erdulden will. Ein weltweiter Atomkrieg hat die Erde verwüstet. Rieseninsekten, Mutanten und Sklaventreiber stellen sich dir in den Weg. Zum Glück hast du Flammenwerfer und Plasmakanonen bei dir, um die Quests zu erfüllen. Boah, ja. Ich gebe mal dir den Tipp, zu den Regeln. Wenn es etwas ist, was natürlich einen zweiten Teil möglicherweise hat, werden wir uns nicht dran aufhängen, ob es jetzt Teil 1 oder Teil 2 ist. Ja. Wenn der Name des Teils natürlich sehr markant ist, also keine Ahnung, wenn du beispielsweise, nehmen wir Godfather, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, der Pate. Da gibt es zwei Teile. Und der erste Teil ist spielt tatsächlich den ersten Film quasi nach. Mhm. Und der zweite Teil ist spielt, glaube ich, den zweiten Teil nach. Und wenn du dich erinnerst, sind das zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Ich habe beide nicht gesehen, deshalb kann ich da nicht mitreden. Du hast der Pate 1, 2 und 3 nicht gesehen? Ja, weil es Besseres zu tun. Okay. Ich habe dem letzten Beetlejuice gesehen, der lohnt sich. Ja, hau raus! Gut, also zurück zu unserem Quiz. Also es ist irgendeine postapokalyptische Welt. Es ist nicht Fallout. Warum nicht? Weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich in Fallout mit Flammenwerfern durch die Gegend gelaufen bin. Aha, gut, was ist es dann? Und ich kann mich auch nicht an Rieseninsekten erinnern. Ich überlege gerade, was ist denn noch so postapokalyptisch? Ist bei Borderlands das nicht ein postapokalyptisches Setting? Also setzt du auf Borderlands? Klingt auch so, dieses total, Borderlands, ich habe es ja nie gespielt, ich kenne nur die Trailer, aber alles, was man da sieht, ist total überzogen und irgendwie Flammenwerfer und Männlichkeit beweisen, also das ist so unterschwellig, das, was da klingt, und Rieseninsekten und Plasma und Gedönse, ich sag Borderlands. Also ich muss dazu sagen, du hättest auf Fallout setzen sollen, es ist Fallout 3. Okay. Ja, ich lese nur vor, was da steht. Ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit. Also das mag sein. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich Fallout 3 gespielt habe. Ich weiß, dass ich erst letzte Woche meine physisches Exemplar von Fallout 3 mich von dem getrennt habe. Ich habe es aber auch nie wirklich exzessiv gespielt. Also von daher, ja, kann sein. Okay, damit haben wir zwei von zwei nicht. Eine ganz gute Quote. Gut. Das Spiel wird als einer der besten Ego-Shooter angesehen. Du bekämpfst Zombies, feindliche Soldaten und bizarre Tiere. Als Spezialwaffe besitzt du das Graviton, mit dem du Gegenstände hochheben und durch die Luft schleudern kannst, was bei einigen Rätseln benötigt wird. Ich dachte immer, einer der besten Ego-Shooter aller Zeit ist Alone in the Dark. Hallo? Hallo? Ich glaube, ich höre dich ganz schlecht. Das war ein Scherz. Bevor du jetzt hier panisch wirst. Alone in the Dark, ich bitte dich. Da gab es sogar eine Videospielverfilmung vom besten Regisseur aller Zeiten. Ja, Moment, ich schau gerade mal. Alone in the Dark ist nicht in den Top 100. Skandalös. Also das kannst du schon mal vergessen, das wird heute nicht kommen. Auch nicht der Uwe Boll-Film. Wer weiß, ich habe sogar mal einen Uwe Boll-Film im Kino gesehen und ich muss an dieser Stelle gestehen, es macht die Filme tatsächlich nicht besser. Ich hab gerade geguckt, hier links habe ich ja noch alte Spiele und so weiter und so fort. Es gibt allerdings keine die besten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Es gibt auch nur sehr wenig gute Videospielverfilmungen. Das muss man... Oh, ich habe übrigens die Tage Mario Bros. Den Film gesehen. Also den aktuellen. Peaches, ja. Den aktuellen und der ist gut. Ja, der ist richtig gut. Der ist sehr gut. Also da hat jemand wirklich erstens verstanden, was sein Franchise hergibt. Zweitens, wie man wirklich guten Fanservice macht. Und drittens, ja, verdammt, es ist Nintendo, die da mitgedreht haben. Also muss es ja wohl verstanden worden sein, worum es da geht. Also das, wenn man bedenkt, dass der allererste Mario-Film wirklich ja, Grütze war. Also der, mit Dennis Hopper. Mhm. Gene Hackman. Genau. Ja, ich meine, wolltest du nicht schon immer mal einen Oscar-Preisträger sagen hören? Bom, bom. Und tatsächlich, das Schöne an dem aktuellen Mario, also dem animierten Mario-Film ist ja, ich habe den in der Kindervorstellung im Kino gesehen. Und die Kinder hatten an ganz anderen Stellen Spaß als ich, aber wir hatten beide Gruppen hatten sehr viel Spaß an dem Film. Ja, stimmt, das musste ich auch dazu sagen. Ich habe ihn gesehen und ich dachte mir so, wow. Wow, da hat einer so richtig, richtig, richtig groß auch in die Klassikerkiste gegriffen. Mhm. Es tut mir leid, deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Das war so der Wow, okay. Ja. Also gut, bester Ego-Shooter aller Zeiten. Irgendwas mit Zombies. Irgendwas mit Zombies ist doch wie heißt das Spiel, wo die Umbrella Corporation vorkommt? Das ist gerade ganz schlimm. Du meinst Resident Evil? Ja. Aber da kommt kein Graviton vor, ne? Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe Resident Evil nicht gespielt. Also keinen der Teile. Ich habe Resident Evil auch nie gespielt. Ich habe sowieso ein sehr begrenztes Computerspielwissen, was in diesem Podcast ja immer irgendwie unterschlagen wird. Ich sage es ist trotzdem, dass es Resident Evil ist. Nein, es ist Half-Life 2. Okay. Ich finde auch, die Beschreibung von Zombies ist irgendwie... also Mutanten hätte es eher getroffen und ja... Aber Zombies? Was kommt davon, wenn man den Praktikanten den Text schreiben lässt, statt der KI? Aber gut, machen wir weiter. Gut, machen wir weiter. Ich glaube, für unsere Elite-Bombardantinnen, Bombardanten und Bombardunden ist das hier sowieso am unterhaltsamsten, weil die auch raten können und genauso aufgeschmissen sind wahrscheinlich wie ich. So. Das Jump'n'Run hat nicht nur eine der besten 2D-Grafiken, sondern es spielt sich auch hervorragend. Das ist so herrlich generisch. Die Spielfigur hüpft durch scrollende Welten und schlägt sich mit Feinden und Endbossen herum. Wenn er genügend Wesen aufgesammelt, öffnet sich... Wenn er genügend Wesen aufgesammelt, öffnen sich neue Levels, die man betreten kann. Also, das Jump'n'Run hat nicht nur eine der besten 2D-Grafiken, sondern es spielt sich auch hervorragend. Die Spielfigur hüpft durch scrollende Welten und schlägt sich mit Feinden und Endbossen herum. Wenn er genügend Wesen aufgesammelt, öffnen sich neue Levels, die man betreten kann. Also, wir bekommen zumindest schon mal die Information, dass es ein 2D-Jump'n'Run ist und kein 3D-Jump'n'Run. Das ist die erste wichtige Information. Und die zweite wichtige Information, die wir erhalten haben, ist, dass es ein Side-Scroller ist. Es gibt ja Jump'n'Runs, wo du rechts und links wieder vor und zurück kannst, und es scheint offenbar ein Side-Scroller zu sein. Ja. Die Frage ist jetzt nur, welcher? Ich überlege gerade, ob also ich muss dazu sagen, das habe ich gespielt. Ich überlege gerade, was das mit dem Wesen aufsammeln noch soll, ob mir das irgendwas sagt. Ich überlege aber gerade, ob ich, was habe ich denn, ich glaube tatsächlich. Und vergiss nicht, es ist PC, ne? Ja, deshalb, ich überlege gerade, welche Jump'n'Runs ich am PC gespielt habe. Das waren Prince of Persia, das ist Commander Keen und das war Earthworm Jim. Das sind, glaube ich, die Jump'n'Runs, die ich gespielt habe. Und ja, und Duke Nukem. Naja, okay. Der erste Duke Nukem ist ja schon irgendwie ein Jump'n'Run ein bisschen. Man schießt da. Ja, es ist ein Jump'n'Run. Das erste Duke Nukem ist ein Jump'n'Run, das zweite auch. Das dritte ist dann das 3D. Und das vierte ist dann wieder Manhattan Project. Das ist ja dann wieder ein Jump'n'Run. Ja. Ich überlege gerade, welches. Ich glaube, der erste Prince of Persia war auch ein Side-Scroller. Deshalb sage ich, ich weiß zwar nicht, was man da sammeln soll, aber ich sage Prince of Persia. Es ist Platz 13. Rayman Legends. Ah, Rayman. Ja, gut, das habe ich, Rayman habe ich nur auf der Konsole gespielt. Ja, deswegen sage ich ja, das ist das Lustige, dass man, Das war natürlich eigentlich alles, was nur auf der Konsole geblieben ist, in dem Fall ausschließen kann. Aber gilt eigentlich nur für die ganzen Nintendo-Franchises. Alle anderen haben es irgendwann auf den PC geschafft. Ich glaube, Commander Keen gab es nie auf einer Konsole. Nein, aber von der Konsole kommend auf den PC gab, also vom PC auf die Konsole ist viel auch, glaube ich, nicht gegangen. Ja. Oder? Also wenn man es mal explizit nur für den PC entwickelt hat, gab es meistens auch keinen Grund mehr, es auf eine Konsole zu werfen. Es gibt immer einen Grund, Dinge auf Konsolen zu werfen. Prince of Persia hat, glaube ich, auch eine ziemlich schlechte Verfilmung bekommen, nach was ich gehört habe. Ja, ich hab ihn gesehen. Ist das so schlecht, wie man sagt? Kennst du Ben Kingsley? Ben Kingsley ist doch... Gandhi. Mahatma Gandhi, ne? Ja. Genau. Und der hat nicht auch in Dune mitgespielt? Weiß ich jetzt nicht. In dem 84er Dune, wo auch Patrick Stewart mitgespielt hat? Weiß ich nicht. Glaube ich habe den 84er jetzt gerade nicht vor Augen, aber tatsächlich, du siehst den jungen Prinz, du siehst ihn und du siehst nochmal irgendwen auf Reittieren durch Sand reiten und du weißt, okay, Ben Kingsley ist der Böse. Das ist so, keine Minute im Film, bam, und du guckst dann, nee, ist nicht von Boll, aber trotzdem, obvious! Ja. So, dann machen wir was ganz Gemeines. Jetzt gehen wir mal in eine Region, wo du doppelt deiner Logik nach dann keine Ahnung haben solltest. Der Fußballklassiker aus dem Jahr 2004 besticht durch gutes Gameplay, kontrolliertes Dribbling und eine realistische Simulation der Fußball-Action. Es gibt ein umfangreiches System von Ligen. Also ich kann an dieser Stelle schon mal festhalten, dass es nicht der Fußballmanager ist. Richtig, weil da konnte man nicht gescheit selber spielen. Genau. Was gab's denn für Fußball? Also da gab's kein kontrolliertes Dribbling. Das ist das messerscharf gefordert, ja. Gefolgert. Ja, ich bin brillant, ne? Ja, ich kenne mehr als ein Fußballspiel. gebe ich dir als Tipp, 2004. Naja, es kann ja im Prinzip nur irgendwie ein FIFA sein oder Anstoß. Also es ist FIFA. Anstoß ist ein Fußballmanager gewesen. Ist auch oder? Ein Fußballmanager? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Also ich hab Anstoß nicht gespielt, aber ich glaube, ja, Anstoß war. Wie heißt denn der, gut, ich gebe dir einen Tipp, es ist nicht FIFA, wie heißt denn der ewige Kontrahent, der jetzt dann irgendwann doch aufgegeben hat? Mal sehen, wann es den Leuten auf den Sack geht. Pro Evolution Soccer. APS, ja. Ja, Pro Evolution Soccer 4. Gibt's, Pro Evo hat ja dann irgendwann aufgegeben und hat ja den, dieses E-Football, E-Football-Dings gemacht. Ja. Ja! Also 4 von 4 nicht, ne? Ja. Ja. Oder 5 von 4, 5 nicht? Naja, gut. Ich hab auf jeden Fall nichts erraten bislang. Das ist so viel können. Gut. Gut, wir bleiben nochmal beim Sport. Ja. Mal gucken. Ich habe nämlich hier, da können wir nämlich dann danach auch drüber sprechen. Da gibt es nämlich einen, wie ich finde, Skandal. Das PC-Spiel stellt einen Meilenstein der Sportspielserie dar. Der Teil bedeutet einen Sprung nach vorn in puncto Grafik, Spielfeeling und künstliche Intelligenz der Gegner. Die späteren Teile wurden noch weiter verfeinert. Noch generischer kann eine Sportspielbeschreibung nicht sein, wenn du den Titel nicht erwähnst oder, ja, oder die Sportgattung. Und auch noch nichts, also da steht nichts drin, was irgendwie auf die Sportgattung hindeutet. Ja, aber es ist das zweiterfolgreichste, das zweitbeste Sportspiel, oder? Ja, nach Pro Evo ist das zweitbeste Sportspiel in dieser Liste. Das ist jetzt der Moment, du kennst doch dieses Wer bin ich Spiel von, ich glaube MB war das, wo man so diese einzelnen Figürchen hat und die dann umklappen kann. Mhm. Das wäre so der Moment, wo ich das Spiel einfach durch die Gegend schmeißen würde. Ja, das Problem an dieser Beschreibung ist vor allem, bei diesem MB-Ding, würdest du jetzt gucken, ist da irgendwo ein Hund? Ist da irgendwo ein Hund? Ja. Der Hinweis war, es ist ein Mensch. Genau. Genau so. Okay, es ist ein Hinweis, es ist ein Sportspiel. Und ich gebe dir noch einen zweiten Hinweis, es ist kein Fußballspiel. Jetzt wird's aber schon, also es ist das zweite beste Sportspiel in dieser Liste. Es ist auf Platz 23. Ja. Und ja. Jetzt rate einfach die Sportart, weil alles andere ist ja wahrscheinlich. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein Rennsportspiel ist, weil da würde man, glaube ich, doch andere Worte finden. Also da gäbe es andere generische Formulierungen. Deshalb sage ich, dass es Madden ist. Nee, es ist tatsächlich nicht Madden. Es ist kein Football. Okay. Dann gab es ernstzunehmende Wrestling-Spieler auf dem PC? Ja, gab es und nein, es ist kein Wrestling. Vor allem Spielfeeling bei Wrestling? Da würdest du eher von Kampf-Feeling oder sowas sprechen, aber Spielfeeling? Es gab ja auch Wrestling-Manager-Simulationen. Die haben sehr, ich fand die immer sehr immersiv, aber okay. Wie hieß das Eishockey, die Eishockey-Spielserie für den Computer? Genau. Es ist Eishockey. Und es ist die NHL 2002 ist es in dem Fall. Okay. Und wenn man mal überlegt, ich glaube 2009 war das letzte Eishockey-Spiel, NHL-Spiel auf dem PC. das musst du auch mal überlegen, es gibt seit über 15 Jahren kein Electronic Arts Eishockey-Spiel auf dem PC. Ich glaube, das kommt auch nur noch für die PlayStation raus. Und eigentlich müssten sie doch nur das, was sie sowieso schon die ganze Zeit machen, immer wieder, also das machen sie bei Madden und bei EA FC haben sie ein bisschen was jetzt zumindest geändert. Aber ansonsten, im Grunde müssten sie das, was sie quasi bei den anderen Sportspielen bisher auch immer gemacht haben, eigentlich nur wieder machen. Also immer die neuen Kader rausbringen. Und Football ist ja jetzt tatsächlich weniger invasiv als Eishockey, würde ich sagen. Oder sehe ich das richtig? Sehe ich das falsch? Also man könnte ja tatsächlich die deutsche Liga anschreiben und sagen, hallo, wir würden das Spiel auch gerne in Deutschland rausbringen. Wie schaut's denn aus, liebe DEL? Gebt ihr uns die Lizenz? Also man könnte doch, also wäre doch eine Möglichkeit, oder nicht? Also ich würde mal so sagen, kann sich vorstellen, wie mies die Absatzzahlen für NHL zuletzt waren, dass selbst dieser minimale Aufwand bei EA nicht getrieben worden ist, um ein bisschen mehr Gewinn zu machen. Dabei ist Eis, ja gut, wahrscheinlich können sie da keine Packs oder sowas verkaufen, weißt du so. Ja, oder Eishockeyspieler sind einfach native alle auf der PlayStation. Also vielleicht haben die da eine Marktforschung gemacht und Eishockeyspieler gefragt, Eishockeyfans gefragt, was ist ein Computer? Und dann haben die gesagt, hab einen Puck an den Kopf bekommen. Ich habe einen Pfeil ins Knie bekommen. Man muss sich auch mal bewusst machen, dass Eishockey ja grundsätzlich trotz der Scheiben der Sport ist, wofür die Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer Wombats am meisten Gefahr besteht. Wobei man dazu sagen muss, das ist auch tatsächlich das Spiel, wo ich sagen würde, wo sich's wirklich lohnt, eine Sportsimulation zu spielen und nicht zu sagen, boah, da habe ich jetzt aber am Samstag mal Bock, das selber zu machen. Weißt du, bei Fußball, klar, gehst du raus auf den Platz, findest du irgendwelche Leute, spielst du halt mit. Eishockey ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, geh ich mal in eine Eishalle, spiele ich halt einfach mal mit. Da treffen sich samstags immer so 2-3 Leute und vielleicht kommen auch noch mal 5 oder 6 und dann spielen wir halt Eishockey. Ist halt einfach nicht so. Also da lohnt sich's dann tatsächlich. Ja. Vielleicht gilt da dann wieder dieses Prinzip, was der Bauer nicht kennt, das frisst er auch nicht. Ja, möglich. Okay, wollen wir mal versuchen, dir ein Spiel unterzujubeln, das du kennst? Das wäre doch viel zu einfach und unterhaltsam. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass es tatsächlich bei den erfolgreichsten Spielen oder den besten PC-Spielen. Gut, nehmen wir wieder was du auch nicht erkennst, wahrscheinlich dann. Suche einen Karatekämpfer aus und trete in den Kampf gegen 10 andere Kampfsportexperten mit kräftigen Faustschlägen und Fußtritten. Geht's zur Sache. Wenn du gut triffst, erhältst du starke Spezialangriffe. Auch schön generisch, ne? Ich überlege gerade, auf welchen Brawler das nicht zutrifft. Ja, was ist es denn? Street Fighter 2 am Ende. Also, nein, es ist nicht Street Fighter 2. Aber es ist der beste Brawler aller Zeiten gewesen. Nein, es ist nicht Street Fighter 2, es ist Street Fighter 4. Ach, Leute. Ich glaube, 2 ist 2 auf dem PC erschienen? Ich glaube, da hat Konami doch, nicht. Also, 4 wird hier als das Nonplusultra bewertet. Das ist Schiebung, Wahlschiebung sogenannte. Okay, machen wir mal was ganz Simples. Aber ich ja immerhin, bis auf die Zahl habe ich jetzt doch schon mal richtig gelegen. Ja, genau. Gehen wir mal zu den obvious Sachen. Ich finde es witzig, Baldur's Gate hat keine Beschreibung bei Baldur's Gate 2. Ich brauche auch keine Beschreibung. Da reicht es, wenn du den Spieletitel sagst und alle haben Bilder vor Augen. Lass mal schauen. Irgendwo habe ich. Ja, genau. Ein Ex-Soldat strandet an einer tropischen Insel. Sein Boot wurde von Soldaten zerstört, welche die Insel beherrschen. So läuft und kriecht der Spieler durch den Dschungel und legt sich mit den Soldaten an. Mhm. Und ja, dazu gibt es auch einen Film. Ich habe das vor Augen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht gespielt habe, aber das ist das Far Cry? Ja, das ist Far Cry. Das ist Far Cry. Sehr schön. Das ist Far Cry 1. Dazu gibt es einen Film. Hat den auch mit Boll gemacht? Ich weiß nicht, wer der Regisseur war, ich kann dir nur sagen, wer der Hauptdarsteller ist. Gott. Jean-Claude Van Damme. Nein, schlimmer. Far Cry war ja ein deutsches Spiel. Jan-Klaas Van Damme, der niederländische Bruder von Jean-Claude Van Damme. Nein, das erste Far Cry war ja von, war ja... Oh mein Gott, bitte sag nicht, dass Til Schweiger die Hauptrolle in Far Cry gespielt hat. Doch, natürlich. Oh, scheiße. Ja, ich finde, jetzt gewinnt diese Folge so ein bisschen an Film-Nerd-Tum fast schon. Ist das schlimm? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht lauter Filmspiele nehme. Was bitte geht den Filmemachern vor, dass sie erstens überhaupt auf die beschissene Idee kommen, Far Cry zu verfilmen? Was schon irgendwie grundsätzlich einfach ein beschissener Film werden muss, und dann nimmst du auch noch einfach einen beschissenen Schauspieler, der nur einen Gesichtsausdruck drauf hat und seine Tochter auch noch wahrscheinlich im Film untergebracht hat. Ich glaube, damals war sie noch zu jung. Wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund ein Dreiohrkätzchen gestreichelt oder sowas. Ein Dreiohrkätzchen. Oh mein Gott. Was ist denn ein Dreiohrkätzchen? Ja, die logische Konsequenz von Zweiohrhasen und Keinohrküken. Hast du denn einen Far Cry-Teil mal gespielt? Nein. Ich Ich mag grundsätzlich keine Spiele aus Ego-Perspektive. Das überlege ich gerade. Da bist du aber bei ganz, ganz vielen Spielen raus. So Doom zum Beispiel. Das ist richtig. Ich habe sehr viele von diesen Spielen mal unter Umständen eventuell ein bisschen angespielt. Dann für mich wieder mal beschlossen, dass ich mit First Person einfach nicht klarkomme. Ich habe nachgeschaut. Es ist tatsächlich das Traumduo. Uwe Boll und Til Schweiger. Und jetzt halte ich fest, wer ist der Bösewicht? Oh Gott. Sag bitte nicht, dass es Rutger Hauer ist. Nein. Es ist noch schlimmer. Noch schlimmer als Rutger Hauer. Ja. Deutscher Schauspieler. Jan-Josef Liefers. Nein. Alt. Viel älter. Alter deutscher Schauspieler, gerne als Bösewicht besetzt. Kurt Jürgens. Ja, okay. Ein bisschen weniger Niveau, bitte. Wer hat denn Bösewichte gespielt? Aber er dreht auch in Hollywood, also das muss man ihm ja lassen. Ja. Okay, wer denn? Ich stehe gerade. Udo Kier. Ah, ja, okay. Und wenn du einen starken Mann brauchst, der in Hollywood dreht und Deutscher ist, oh nein. Dann hast du noch einen. Nein, bitte sag, dass er nicht mitgespielt hat. Bitte sag, dass er gerade wegen Dreharbeiten für High Alarm auf Mallorca verhindert war. Nein, Ralf Möller war natürlich dabei. Also, ich möchte an dieser Stelle, es wird ja unter Film-Aficionados gerne gesagt, dass Plan 9 from Outer Space der schlechteste Film aller Zeiten sei. Okay. Ich habe Plan 9 from Outer Space gesehen und der ist wirklich schlimm, ganz, ganz schlimmer Bullshit. Der absolut keine Stringenz in gar nichts hat. Und das, was daran stringent ist, ist einfach zum Haare raufen. Aber ohne diesen Film gesehen zu haben, diese gewaltige Mischung aus Far Cry, Til Schweiger, Uwe Boll, Ralf Möller, das muss einfach der schlechteste Film aller Zeiten sein. Ach, ja. In dem Film ist wahrscheinlich sogar der Abspann Mist. Ich habe den Film gesehen, so schlimm ist er tatsächlich gar nicht. Also er ist halt einfach irgendein stumpfer Actionfilm. Das muss man ihm ja lassen. Er hat einen, wenn du das Spiel nicht gespielt hast, hast du auch keine Bilder im Kopf, wo du sagen musst, aber so muss es doch sein und so muss es doch sein. Und so ist es dann einfach halt ein stumpfer Actionfilm. Typ ballert sich über die Insel und ja. Also ich drück's mal so aus. Kennst du diesen Steven Seagal-Film, wo er als Koch durch die Gegend rennt? Nein. Und auf einem Schiff Leute wegmurkst? Nein. Du kennst den Steven Seagal-Film nicht? Ich schaue sehr selten Filme mit Möwen an, aber das ist ein anderes Thema. Aber ganz ernsthaft, ich würde mir lieber 3 Tage lang mit voll auf Pep, dass ich nicht schlafen kann, 3 Tage am Stück Rosamunde Pilcher-Filme lieber anschauen, als die Scheiße für die 90 Minuten, wie das wahrscheinlich gedauert hat. Also um das abzukürzen, Steven Seagal kämpft in diesem Film, über den ich spreche, im ersten Teil auf einem Schiff als Schiffskoch und metzelt sich da durch die Gegend. Und es gibt einen zweiten Teil zu diesem Film. Da ist es ein Boot. Nein, ein Zug. Ja, ich blicke in deine leeren, frustrierten Augen. Der Film heißt Alarmstufe Rot. Beziehungsweise Rot 2. Ich verstehe, warum man einen Film so macht, dass er auf einem Boot spielt. Ich meine, das ist ein beängstigendes Setting. Niemand kann entkommen. Von Zügen kann man entkommen. Aber das bestärkt mich in meiner These, dass das einzig gute Alarmstufe Rot, was ich je erleben durfte, das ist, was in Deutschland als Command & Conquer Alarmstufe Rot vermarktet worden ist. Ja, das war... Das war nämlich sehr unterhaltsam. Ganz okay, ja. Tesla-Spulen. Ich schau gerade mal. Wir mochten Tesla-Spulen. Command & Conquer. Ist das in den Top... In den Top 40 habe ich noch nicht gefunden. Nee. In Top 50 ist es auch nicht. Also irgendwie. Ja, es war jetzt, also die Command & Conquer Filme, Spiele waren jetzt objektiv gesehen jetzt nicht die besten aller Zeiten. Ah, hier, ich trage vor. Die Stunde Null ist ein Add-on mit 9 Missionen für das Strategiespiel Command & Conquer Generäle. In dem Spiel leitet man die Truppen der USA, China oder einer fiktiven Untergrundarmee. Diese unterscheiden sich stark in den Einheiten, die sie produzieren können. Da hat dann tatsächlich mal jemand 3 Armeen-Konzepte auf Command & Conquer losgelassen und nicht nur 2 Armeen-Konzepte. Ein Schelm, wer böse denkt. Generals war aber, glaube ich, auch gar nicht mehr so erfolgreich. Es ist angeblich hier das beste Command & Conquer gewesen. Das Add-on dazu, das ist, sagt schon viel aus. Also Generals hat tatsächlich auch nicht mehr gespielt. Ja, Zero Hour hat aber tatsächlich nochmal Generals richtig nach vorne gebracht. Ich glaube, auch deswegen hat man es dann genommen. So, ich trage ein weiteres Spiel vor. Also, wir können ja mal machen, bis du 3 richtig hast. oder? Wie viel hast du bisher? Ich habe 3. 2? Cry und ich habe 1.5 für Street Fighter. Ah, okay. Ja, dann gucken wir doch mal. Wo hatten wir es denn eben? Hatte ich es gerade? Das ist nicht super. Hier, genau. Du regierst ein mittelalterliches Königreich. Versuche die anderen Mächte zu unterwerfen, fange aber nicht mit allen gleichzeitig Streit an, sonst gehst du schnell unter. Intrigen und Taktik bringen dich ans Ziel. Aha. Vorlesen muss ich noch üben. Du regierst ein mittelalterliches Königreich, versuche die anderen Mächte zu unterwerfen, fange aber nicht mit allen gleichzeitig Streit an, sonst gehst du schnell unter. Intrigen und Taktik bringen dich ans Ziel. Ah. Das ist kein Echt. Ich glaube nicht, dass es ein Echtzeittitel ist. Dann wird es wohl Medieval Total War sein. Ja, Rundenstrategie steht hier. Und es ist ja Medieval 2 Total War. Ja. Ha. Ja, wunderbar. Ja gut, aber sagen wir mal so, also rundenbasierte Strategiespiele gibt es jetzt eh nicht so viele, die sehr erfolgreich sind, vor allen Dingen nicht nach 1995 vielleicht und dann spezifisch auch noch Mittelalter-Setting. Das ist so das Einzige dann eigentlich. Ja, es gibt ja auch noch die ganzen Total War-Teile, das ist auch eine mittelalterliche Welt. trotzdem, also ich meine, es gibt ja historisch bedingt sowas wie Imperialismus auch noch. Das spielt dann halt, wie der Name schon sagt, in der Zeit halt auch. Okay. In dem First-Person-Shooter kann man Ziele auf verschiedene Arten erreichen. Nein. Dementsprechend können die Waffen angepasst werden, indem man Schalldämpfer oder Zielfernrohre anbringt. Ein Nanospiel-Issued kann den Spieler zeitweise unsichtbar machen. Okay, also es werden Schalldämpfer und teilweise Unsichtbarkeit erwähnt. Das heißt, das ist wahrscheinlich so ein Sneak-Around-Ding. Dieses Tom Clancy-Ding. Aha. Oder? Wo ging's denn vorrangig um Schleichen? Bei Silent Hill ging's um Schleichen, aber Silent Hill ist ja kein Shooter. Das ist doch so ein. Da guckt es doch so ein. Nee, das war ich verwechsel gerade mit Command. Oder? Silent Hill ist nicht so ein Guck drauf. Ich habe Silent Hill nicht gespielt, aber Silent Hill gehört auch eher so zu den Horror-Shootern. Deus Ex war sehr auf Schleichen angelegt. Das habe ich auch mal eine halbe Stunde gespielt. Lies nochmal vor, bitte. In dem First-Person-Shooter kann man Ziele auf verschiedene Arten erreichen. Dementsprechend können die Waffen angepasst werden, indem man Schalldämpfer oder Zielfernrohre anbringt. Ein Nano-Suit kann den Spieler zeitweise unsichtbar machen. Also hätte ich es vorgelesen bekommen, ich hätte wahrscheinlich Modern Soldier gewählt. Also ich hätte gedacht, es ist Modern Soldier. Ist es aber gar nicht. Ich sage, das ist Tom Clancy-Titel. Ich sage, das ist Splinter Cell. Nee. Witzigerweise übrigens, Splinter Cell ein Platz drüber. Es ist Crysis. Okay. Das ist das Ding, was, glaube ich, die Cry-Engine salonfähig gemacht hat. War das nicht? Also Crytek, The Crysis von Crytek. Mit der Cry-Engine. Ich habe das mit diesen Engines sowieso immer nur so halb verstanden. Also ich weiß, wie das grundsätzlich funktioniert, aber dieses, wie sich Spiele-Nerds eins auf, das läuft auf der Engine und so, da einen drauf runtergeholt haben. Ja, da war ich einfach nicht into genug in diesem Game. Gut, ich trage noch was vor und jetzt bin ich mal ernsthaft gespannt, ob das das göttliche 3D-Puzzlespiel konfrontiert dich mit immer komplexer werdenden Denkaufgaben. Du musst Kisten auf Schalter stellen, Laser umlenken und dich natürlich durch Portaltüren beamen, welche du mit deiner Pistole erzeugst. Portal. Ja, natürlich, es ist Portal 2 in dem Fall sogar. Aber ich finde, das göttliche 3D-Puzzlespiel. Das göttliche, weißt du, göttlich. Alter, was stimmt nicht mit euch? Ja, warum nicht? Ach, herrlich. Also, dann lass uns mal gucken. Lass uns noch drei machen. Okay. Ich hab Alter, noch eine Frage. Ja? Ist irgendein Siedlerteil dabei? Schauen wir doch gleich mal. Aber ich trage jetzt was anderes vor. Mit dem Schiff legst du an eine Insel an, um sie zu bevölkern. Hoffentlich sind genügend Rohstoffe vorhanden, um Wohnhäuser und Handwerkerläden zu errichten. Ausreichend Nahrung muss mit Hilfe von Jägern und Getreidefeldern erwirtschaftet werden. Wo du es gerade von Siedlern hattest. Ja, das ist deinem Schiff legst du an. Und nein, die Siedler sind es nicht und die Siedler sind auch nicht auf den Top-Plätzen. Was traurig ist, Siedler habe ich echt viel gespielt. Sowohl 1 als auch 3 als auch dann 4 noch. Ich habe erst letztens entdeckt, dass ich diese Jubiläumsedition mir tatsächlich gekauft habe, mal für kleines Geld. Wo 1? Ja, hattest du erzählt. 6 drin waren. Das habe ich mal im Podcast erzählt, dass ich mir die gekauft habe. Ich hab mich jetzt wieder daran erinnert, als ich meinen alten PC für den Wertstoffhof bereit gemacht habe. Da war es drauf. Aber bei deiner Beschreibung, ich weiß gar nicht warum, hat sofort Anno geklingelt bei mir. Und welches Anno wird es wohl sein? Das allererste, das war, ich erinnere mich, dass Guy Dumont Werbung dafür gemacht hat im Fernsehen. Das erste war Anno 1402, nicht wahr? Also das Anno, was ich vorgelesen habe, war nicht Anno 1402. Aber das war das erste, oder? Nee. Nee, 1403, weil irgendwie der Witz war, dass die hinten die Summe immer das Gleiche ergibt. Aber ja, die Quersumme ist immer 9. Aber doch, bei Anno 1402 nicht das erste Anno? War das das erste? Hä? Also erstens, lass uns erstmal darüber sprechen, was ich jetzt gerade vorgetragen habe. Das war Anno. Irgendein Anno-Teil auf jeden Fall. Ja, aber welcher? 1402, sage ich. Nein, es ist 1701. Okay. Und jetzt kannst du dir aber auch ausrechnen, wie 1400 heißen muss. 9, ne? 14. Ja. 4. Richtig. Genau, also 1404, nicht 1402. 1602, 1503, 1404. Ja. I'm just a simple man, I just play simple games. Siedler ist durchnummeriert worden von 1 bis 6 und danach habe ich den Überblick verloren. Ja, und es gibt ja auch 1800. Ja. Anno 1800, das ist das aktuellste. Für alle Chronisten, die uns jetzt zuhören, ihr wisst jetzt, wann wir ungefähr aufgenommen haben, denn Anno 1800 ist gerade das aktuellste. Ja, es macht mich schon tierisch fertig, dass es in der Dunklen Turmsaga ein Buch gibt, das relativ spät erschienen ist, aber die inoffizielle Reihenzählung 4.5 bekommen hat, weil es so ein Zwischenspielbuch ist. Das macht mich schon fertig. Da kannst du nicht mit 1404 1602 kommen und das ist dann auch nicht mal chronologisch sortiert. Wer denkt sich so scheiße eigentlich aus? Dieser deutsches Entwicklungsstudio, ne? Das ist so, das von den Machern von da, jetzt. Dumme Folgennummerierungen. Du meinst Dark, die Serie. Aber ja, die habe ich ja auch gehasst. Ich hasse Dark in deiner Inbrunst, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das liegt nicht nur daran, dass es in dieser Serie immer regnet und dass es schlimme deutsche Tatort-Schauspielkunst ist. Oh, warte mal, wie war da die Logik? Da waren es auch immer gewisse Jahrsprünge. 45? Ich hab's wieder vergessen. Also ich will mein Hirn nicht mit so einer Scheiße vollmüllen müssen. Oder waren es 40 Jahre immer die Sprünge? Es war auf jeden Fall irgendwas Komisches, Cooles. Das ist eine der wenigen Projekte, wo ich gesagt hätte, wenn ihr Uwe Boll eingebunden hättet, hätte ich es besser gefunden. Ja, vor allem das Witzige ist ja, in dem Augenblick, wo ich glaube, es gab dann in der zweiten Staffel, fingen sie dann an, auch noch ins 19. Jahrhundert zu springen. Und spätestens da war es dann schon so ein bisschen seltsam, weil ich dachte mir so, Atomkraft im 19. Jahrhundert, uiuiuiui. Also, wenn man das hätte wollen, hätte man das Ding richtig die Kacke dampfen lassen können. Also, naja. Alles die Illuminaten. Ich habe übrigens mal geschaut, in den Top 100 sind 3 NHL-Spiele. Nun. Alleine das ist schon sehr seltsam an dieser Liste. Und ich schau mal gerade, wie viel Pro Evo sind es. 1, 2, 3, Es sind 5 Pro Evolution Soccer Spiele. Nun. Okay, also du siehst schon, du hast es gar nicht so schwer. Nun. Also am Anfang legt man seine Rasse, Mensch, Elf oder Zwerg, und Klasse, Kämpfer, Magier oder Diebin, fest. Kommst du schon drauf? Ich überlege gerade, in welchem klassischen Rollenspiel man so begrenzte Auswahl hatte. Je nach Wahl verläuft die Story anders. Ach ja, herrlich. Dann geht's auf in ein heroisches Abenteuer in einem düsteren Land, in denen dich zahlreiche Personen als Gruppenmitglied begleiten. Bitte beschreiben Sie ein RPG generisch. Ja, ich hänge immer noch daran, ob es nicht tatsächlich ein versteckter Hinweis ist, dass man nur Mensch, Elf oder Zwerg wählen darf. Aber ich fürchte, es ist einfach die begrenzte Auswahl. Selbst Diablo hatte mehr Auswahl, glaube ich, an Klassen, was man haben konnte. Oder? Ja. Okay. Da du mir jetzt nicht Baldur's Gate serviert haben wirst, weil das hat ja eh keine Beschreibung, das hatten wir geklärt. Na, Baldur's Gate 2 hat keine Beschreibung. Könnte es noch Baldur's Gate 1 sein, aber um hier ein bisschen Abwechslung und Flavor reinzubringen, würde ich Icewind Dale in die Runde schmeißen. Nein, das ist die Beschreibung von Dragon Age Origins. Gut. Denn je nach Auswahl am Anfang verläuft die Story anders. Das heißt auf Deutsch, wenn du ein Magier bist, spielst du die Origin-Story der Magier. Wenn du Diebin bist, spielst du die Origin-Story als Diebin. Und wenn du Kämpfer bist, Kämpfer und so weiter und so fort. Also, und ich glaube, es gab da allerdings mehr Auswahl als diese Neuner-Matrix, die ja durch Mensch, Elf, Zwerg, Kämpfer, Magier oder Diebin entsteht. Es gab da noch mehr. Ich glaube, es gab 5 Origin-Stories alleine. Ja, also dementsprechend kannst du es dir ausrechnen. So, und last but not least. Lass mal überlegen. Generische Beschreibung. Genau, also, dieses Spiel ist das lang ersehnte Game von den Entwicklern einer ganzen Spieleserie. Diesmal gibt es eine große offene Welt mit Burgen und Katakomben. Knallharte Kämpfe und die besonders gefährlichen Halbgötter machen dir das Leben schwer. Ich habe natürlich nicht erwähnt, wie die Spielserie heißt, die von denen gemacht wurde. Sonst hättest du wahrscheinlich sofort gewusst, wie es heißt. Obwohl, vielleicht weißt du es auch gar nicht. Damit ich die Beschreibung richtig, wir haben Spieleentwickler, die eine ganze Serie an Spielen schon produziert haben und die haben jetzt, was sie bislang nicht gemacht haben, ein Open World RPG entwickelt. Und dieses Open World RPG ist gesucht. Genau. Aber das ist nicht, dieses Open World RPG ist nicht quasi ein weiterer Teil dieser Spieleserie. Also es heißt nicht Spieleserien Teil 47. Es ist jetzt es ist jetzt nicht Far Cry, das Open World RPG. Nein. Nein, weil mir kein schönes anderes Beispiel eingefallen ist. Gut, das war ja also als Open World RPG war mein erster Gedanke natürlich Elder Scrolls, aber das ist ja in dem Fall ist es das nicht. Nee, das wäre so in etwa, als würden die Elder Scrolls-Macher quasi ein lang erwartetes Spiel machen in einem anderen schönen also quasi ein Bereich. Eishockey-Simulator endlich herausbringen. Genau. Und ja, genau. Wäre ja mal schön. Stell dir mal vor, so ein Eishockey-Simulator, wo du einfach so verschiedene Elfenteams gegeneinander antreten lassen könntest. Ah, das wäre schön. Ich muss übrigens dazu sagen, es gibt gerade eine Beta von einem Warhammer-Spiel, in dem Orks Auto fahren. Das ist geil. Ja, ich sag mal nicht, wie es heißt, oder soll ich verraten? Also du möchtest mir erzählen, dass es quasi Warhammer Card gibt? Ja, es ist ein bisschen schlimmer, es ist so ein Online-Shooter, es ist mehr ein Shooter als ein, es heißt, okay, ich verrate es, wie es heißt, Warhammer 40k Speed Freaks. Wup, wup. Und das Schöne ist, ich habe das die Tage mal getestet. Also ich war auf einem Server und habe da gegen echte Menschen gespielt. Und ich bin ja bei solchen Shootern nicht gut. Ich bin ja kein so ein großer Shooter-Champion. Aber es gab einen Menschen, der kam da mit seinem Auto an und ich stand an einer Stelle und habe geschossen. Und dann macht es bumm und dann ist er explodiert. Ja. Und dann kam dieser Mensch wieder an. Ich stand an einer anderen Stelle, allerdings auch wieder hinter ihm, drückte auf den Feuerknopf, pumpte sein Auto mit Munition voll und es machte bumm und er flog mir um die Ohren. Also nahm er wieder sein Gefährt. Er hatte so einen komischen, so einen relativ stabilen Tank, der aber halt scheiße unwendig ist. Also fuhr er wieder in diese Situation und ich stand wieder an einer geschickten Stelle. Ich sah ihn, ich hielt auf ihn zu, drückte auf den Feuerknopf und es machte BUM! Und so ging das, glaube ich, in einer Minute fünfmal so. Ja. Und dann war er auf einmal nicht mehr auf dem Server. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Menschen zu Rage-Quitten gebracht. Ich schaffe es selten in meinem Leben, ich habe es bisher selten geschafft, in einem Videospiel Menschen zum Rage-Quitten zu bringen. Aber ich habe es mal wieder geschafft. Vielleicht war es ein russisches kleines Kind, das ich zum Rage-Quitten gebracht habe und ich fühle mich nicht schuldig. Oh Gott. Und weil der Chat, weil ich den Chat nicht aktiviert habe, habe ich auch keine Flüche gehört oder gelesen. So, das ist nämlich das Gute. Du kannst nämlich Menschen auch einfach mal so frustrieren. Man muss da nicht rausgehen und irgendwie, keine Ahnung, Nazis wählen, Orangen wählen, keine Ahnung, Menschen in die Fresse treten. Einfach mal auf einen Online-Server gehen und Menschen zu Rage-Quitten bringen. Ja, also Friedrich Merz, also ich und ich, das ist auch kurz vor Rage-Quit. aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir hängen noch bei einem lang ersehnten Game von den Entwicklern einer langen Spieleserie. Da fehlt mir jetzt wieder, dass ich, wie gesagt, in diesem Metatalk einfach nicht drin bin, dass ich gar nicht irgendwie Spieleentwicklern irgendwelche Projekte groß zuordnen kann und sagen kann, da gibt's auch noch andere Spiele, die gemacht haben, irgendeine Handschrift, die man erkennen kann. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp. Halt, warte, aber ist Cyberpunk nicht von irgendeinem Studio, das vorher auch eine andere große Reihe gemacht hat? Ich sag Cyberpunk 2077. Nein, es ist nicht Cyberpunk 2077, weil Cyberpunk 2077 würde nicht auf gefährliche Halbgötter und knallharte Kämpfe rauslaufen. Stimmt, es ist ja ein Fantasy-Setting gewesen. Nein, und kein Cyberpunk. Von Fantasy stand da jetzt nicht so arg viel, weil es könnte ja auch Halbgötter. Ja, Cyberpunk kann auch. Ja, klar. Es gibt aber auch Cyberpunk-Serien, die oder Welten, die so Halbgötter haben. Nein, es ist Elden Ring. Und die Spieleserie, die von den Machern ist Dark Souls. Ach Gott. Ich hätte nochmal den Tipp gegeben, es sind knallharte Kämpfe. Ja, ich habe gehört, dass es schwer sein soll, die Bosse in Elden Ring zu legen. es ist sehr schwer, die Bosse in Dark Souls zu legen. Und irgendein deutsches Studio hat sich dran gemacht, vor Jahr und Tag, um ein Dark Souls-Spiel zu machen. Und ich drück's mal so aus. Du bist keine 10 Minuten im Spiel, oder vielleicht sogar 5, ja, 10. Du bist keine 10 Minuten im Spiel und hast so langsam die Steuerung so ein bisschen verstanden. Und dann stehst du in einer riesen Kathedrale und da taucht auf einmal ein Monster gegenüber auf, also so ein Riesenritter. Und ja, du kämpfst da ungefähr, keine Ahnung, 20 Minuten und wenn du das Timing irgendwann perfekt drauf hast, dann gewinnst du gegen dieses Viech auch. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Tja, das Leben ist hart, grausam und ungerecht. The Fallen. Und ich habe das damals gekauft und ich habe das, glaube ich, gespielt und habe das dann irgendwann erstmal frustriert ein halbes Jahr weggelegt. Weil ich wirklich so, keine Ahnung, ich saß da, glaube ich, 2 Stunden und habe das vom Timing her einfach nicht hingekriegt. Und, okay, gut, und dann trifft er dich wieder und so, ich glaube, der kann 3 Treffer machen und dann bist du platt. Ja. Und du triffst ihn halt mal hier, mal da, sporadisch. Ja. Ja, Elden Ring, das ist, glaube ich, auch das aktuellste der Spiele hier in den Top 100, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ja. Ich meine, ich habe noch einen Bonus, wenn du möchtest. Ich nehme alle Chemie, die ich kriegen kann. Kriege ich auch noch einen Power-Up-Pilz? Dieses Spiel ist der 3. Teil der legendären Spieleserie. Es ist ein Open-World-Rollenspiel, in dem man ein Land bereist, Schlösser besucht und vieles mehr. Es ist der Vorgänger des Klassikers mit einem anderen Namen. Also quasi der 4. oder 5. Teil könnten auch Klassiker sein. Der 3. Teil von Elder Scrolls war Morrowind, ne? Genau, das ist Morrowind. Also du siehst, es ist gar nicht so einfach, auch diese Dinger so vorzulesen, dass sie tatsächlich, entweder sie sind ultra generisch oder sie verraten dir sofort, worum es geht. Ja. Das. Ah, herrlich. Und was, aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema Eishockey. Erinnerst du dich so an die Anfang der Nullerjahre? Nein. Als es so an Fußballspielen wimmelte, oder in den 90ern, als es an Fußballspielen wimmelte, da gab es so 1000 kleine Buden, die irgendein Fußballspiel rausgebracht haben, und war es noch so schlecht, es war da. Also so, keine Ahnung. Auf dem Super Nintendo gab es ja Super Soccer, was ja kein richtig gutes Spiel war, aber es war zumindest ein halbwegs okayes Spiel. Dann gab es Striker und so weiter und so fort. Also es gab genügend Fußballspiele. Und es gab in dieser Zeit auch immer wieder mal so hier ein Eishockeyspiel und da ein Eishockeyspiel. Die waren alle nicht so besonders, teilweise gut, aber sie waren teilweise da. Und bei Eishockey ist es tatsächlich so, dass das witzigerweise auch die einzige Sportart ist, die ich nicht in irgendeiner Form wieder finde. Also es gibt ja sogar ein Handballspiel. Ernsthaft? Ja, natürlich, es gibt Handball. Es tut jahrelang Skispringen. Es gibt Skifahrspiele. Es gibt mit Fahrrad den Berg runterfahrspiele. Es gibt mit Steep sogar ein Spiel, bei dem du mit Fallschirm und Snowboard und allem drum und dran unterwegs bist. Aber es gibt kein Eishockeyspiel für den PC im aktuellen Stadium. Also so gar nicht. So überhaupt nicht. Ich möchte an dieser Stelle kurz festhalten, dass das einzige legitime Spiel, in dem man Skispringen kann, Winter Games ist. Das ist wahrscheinlich aber nicht auf deiner Liste drauf. Nee. Und Summer Games wahrscheinlich auch nicht. Und was man dazu sagen muss, nee, es sind ja PC-Spiele, keine C64 oder der sonstige. Grad meiner Enttäuschung ist unermesslich. Ja, was viel witziger ist, es gibt ja tatsächlich sogar ein Hobbyprojekt von Leuten, die ein Biathlon-Spiel machen. Biathlon, ja? Also durch den Wald mit Skiern. Mit Orks. Das wäre schön. Nein, aber es gibt ein Biathlon-Spiel. Biathlon im Warhammer-Universum. Da wird einfach auch auf der Strecke geschossen. Ja. Biathlon, es gibt ein Biathlon-Spiel, aber es gibt kein Eishockeyspiel, so als Hobbyprojekt, weißt du? Das muss man sich. Ich meine, was ganz witzig ist, du kennst doch so diese Spiele, wo du so in der unteren Liga beginnst und dann wirst du besser und skillst und dann kommst du ins nächste Level und dann wirst du besser und skillst dich wieder weiter hoch und wirst dann nochmal besser und dann spielst du irgendwie in der Profiliga. Es gab von, ich glaube auch aus dieser ganzen RTL-Schmiede, die auch Skispringen gemacht haben, gab es auch mal ein Biathlon-Spiel. Und das war sehr amüsant, weil es völlig ungeschickt war. Du konntest noch so gut sein, wenn du in der ersten Saison direkt aufgestiegen bist und ein bisschen durchschnittlich verteilt hast deine Skillpunkte, dann hattest du nicht genügend Skillpunkte auf Geschwindigkeit gelegt. Und dann konntest du noch so gut schießen. Du warst auf der Strecke immer langsamer oder genauso schnell wie die letzten auf der Strecke. Das heißt, auf Deutsch, du warst immer so, von den 16 Fahrern warst du immer so auf Platz 13. Schneller als der 12. konntest du quasi gar nicht sein. Und so schnell schießen konntest du auch nicht. Das heißt auf Deutsch, egal was du getan hast, du warst nie in den Top 12, um irgendwelche Punkte zu kassieren, um in der Saison irgendwie Progress zu haben. Das war herrlich. Da sitzt du dann dran und denkst du so, ja, ihr habt ein Spiel gemacht, bei dem man tatsächlich sich verskillen kann. Bei dem dann tatsächlich der Skill im Spiel, dem Player-Skill, also der Spieler hat dann quasi gar keine Möglichkeit, egal wie gut der Spieler spielt, wenn er sich einmal verskillt hat, fertig, Feierabend. Ja. Damit ist er erschütternd nah an der Biathlon-Realität dran, wo du als guter Schütze, aber langsamer Läufer eventuell bei den Einzelrennen eine Chance hast. Aber die finden ja nur sehr selten statt in der Saison. Hä? Wie meinst du Einzelrennen? Das Einzel ist ein eigener Biathlon-Wettbewerb. Das ist, wenn die Herren, ich glaube, 20 Kilometer laufen. Das ist dann der einzige Wettbewerb, auch wo jeder Schießfehler mit einer Strafminute bestraft wird. Das ist das Einzel. Das ist so eigentlich auch der einzige Wettbewerb, wo die Leute, die schnell laufen und im Zweifelsfall nicht ganz so gut treffen, halt unter ferner Liefen in der Regel laufen. Ansonsten kann man sowas mit Laufen durchaus kompensieren. Du solltest immer tendenziell eher ein starker Läufer sein als ein starker Schütze. Ja, das ist doch, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Beziehungsweise, nee, weißt du was? Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Und du kannst jetzt noch ganz schnell beschreiben, wie Tiger Woods PGA Tour 06 zu beschreiben ist. Da fehlt hier nämlich noch eine Beschreibung. Viel Spaß. Tschüss. Ja, da bei Tiger Woods PGA, das ist halt das komplette Gegenteil zu einem Biathlon-Spiel, weil da ist es wichtig, gut und zielgenau zu schießen und man kann dann gemächlich über den Golfplatz schlendern. In diesem Sinne, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, auf Wiedertschüss.